Okay, Lord, thank you for this evening and bless these words. Herr, danke für diesen Abend und segne diese Worte. In Jesus' name, your name. In Jesu Namen, in deinem Namen. Amen. Amen. Okay. I was thinking about what to preach on today. Ich habe mir überlegt, worüber ich heute predigen soll. So I did the logical thing and deswegen habe ich etwas Logisches gemacht. And just asked the Lord. Und habe den Herrn gefragt. And I felt like we should just I went to the website and I looked at what was the last message in Matthew chapter 5. Ich habe mir unsere Website angeschaut und habe geschaut, was die letzte Botschaft war in Matthäus 5. And I think it was way back in January or something. Ich glaube, das war schon damals im Januar. So I decided I would listen to it and see if we could pick up from where we left off. Und ich habe mir sie angehört und ich möchte jetzt weitermachen, wo wir aufgehört haben. But this morning I was on my cross trainer and I was listening to a message. Aber heute Vormittag war ich auf dem Heimtrainer und habe mir eine Botschaft angehört. From Andy Stanley. Von Andy Stanley. I never heard a message from Andy Stanley. Wer hat noch nie eine Botschaft von ihm gehört? Now, how many have ever? Wer hat schon eine gehört? And if you go to northpoint.org, you can hear some great messages. Also das ist seine Website und da kann man großartige Botschaften hören. So I was listening to a message called Killing the Beast. Und ich habe mir eine Botschaft angehört, die hatte den Titel Das Scheusal umbringen. And it was about anger. Es ging darum um den Ärger. Thought, well, this is a great message. This kind of ties in right from the marriage seminar. Und ich habe mir gedacht, das ist eine tolle Botschaft und das passt irgendwie auch zu dem, was wir am Eheseminar gesprochen haben. You'll see why. Ihr werdet sehen, warum. Okay. Has nothing to do with the title, Killing the Beast. Also der Titel damit, unless, das Scheusal umbringen, hat nichts unless damit you apply zu tun. It to the husbands. Außer ihr möchtet das okay. auf die Ehemänner anwenden. Anyway, it tied into the marriage seminar to also to Sunday night's message or Sunday's message. Also es passt sowohl zum Eheseminar als auch zur Botschaft von Sonntagabend. And it tied right into this Sunday's. Und auch zu diesem Sonntag. And it tied in right into the next text. Und es passt genau zum nächsten Text. So I just thought, well, this is, must be the Lord here. Und ich habe mir gedacht, das muss vom Herrn gewirkt okay, sein. Okay, so Matthew chapter 5, let's look at verse 20. Matthäus 5, schauen wir uns Vers 20 an. This is where we left off. Da haben wir aufgehört. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit über die Gerechtigkeit der Pharisäer weit hinausgeht, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Now the idea that the people had of the Pharisees is not the same one that we have. Die Vorstellung, die damals die Menschen von den Pharisäern hatten, ist nicht dieselbe, die wir heute haben. We see them as, you know, like the Lord revealed what was in their hearts, so we see them as hypocrites. Der Herr hat offenbart, was in ihrem Herzen war, deswegen betrachten wir sie als Heuchler. So when we say the word Pharisee, we have this bad image in our mind. Wenn wir das Wort Pharisäer aussprechen, dann haben wir eine negative Vorstellung. And some of the people back then might have had the same image. Und vielleicht hatten auch damals manche der Menschen dieselbe Vorstellung. But for the most part, they saw them as people that they could not attain to. Aber die meisten von ihnen haben sie als Menschen betrachtet, deren Standards sie nicht erreichen konnten. People had given themselves over to fulfilling the law. Menschen, die sich völlig dem Gesetz ausgeliefert haben, like um es zu erfüllen. The Apostle Paul would say in Philippians 3, wie der Apostel Paulus in Philipper 3 gesagt hat. As far as the law is concerned, I was a Pharisee. In Bezug auf das Gesetz war ich ein Pharisäer. I was blameless. Ich war tadellos. Outwardly, äußerlich, but not inwardly. Aber nicht innerlich. And this is what the Lord reveals here in the Sermon on the Mount. Und das offenbart der Herr hier in der Bergpredigt. The fundamental error of the Pharisee. Und der Grundfehler der Pharisäer war, was that God forbids the act, dass Gott die Handlung, die Tat verbietet, but not the thought. Aber nicht den Gedanken. And this is what Jesus is dealing with. Und damit setzt sich Jesus auseinander. Now the righteousness that surpasses the Pharisee, die Gerechtigkeit, die jene der Pharisäer übertrifft, is the gift of righteousness. Das ist die Gabe der Gerechtigkeit. A righteousness that would go beyond all that they're trying to pursue. Eine Gerechtigkeit, die alles, was sie versuchen zu erreichen, weit übersteigt. It's only one that comes by faith. Das ist nur eine, die man durch den Glauben erlangen kann. In Romans 5, it's the gift of righteousness. In Römer 5 ist es die Gabe der Gerechtigkeit. Now in Luke chapter 18, in Lukas Kapitel 18, it says in verse 9, da steht in Vers 9, that Pharisees were the kind of people that thought they were righteous. Pharisäer waren Menschen, die gedacht haben, dass sie gerecht seien. And therefore they despised other people. Und deswegen haben sie die anderen verachtet. And whenever you're trying to establish your righteousness before God, und wenn du versuchst, deine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten, you put yourself under a curse, dann legst du dir selber einen Fluch auf. Because no one can do that. Denn niemand kann das tun. And you have this inner anger, und du hast diese innere Wut. Then you despise other people. Und dann verachtest du die anderen Menschen. Because you'll never have peace in your heart by trying to perform before God. Denn du wirst niemals Frieden im Herzen dadurch finden, dass du versuchst, vor Gott Leistung zu bringen. Peace is a gift from God. Der Friede ist ein Geschenk von as Gott. As a result of the gift of righteousness. Als Ergebnis der Gabe der Gerechtigkeit. Now it's interesting that in verse 21, es ist so interessant, in Vers 21, dass Folgendes dann gesagt wird. You have heard that it was said to people long ago, do not murder. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. And anyone who murders will be subject to judgment. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. But I tell you, anyone who is angry with his brother. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt. Now the King James puts in without cause. Die King James Bibelübersetzung fügt ein grundlos. But it's not in the Greek. It just says aber das steht angry nicht with im Urtext. Da steht, wer seinen Bruder zürnt. Will be subject to judgment. Wird dem Gericht verfallen sein. Again, anyone who says to his brother, Raka. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka. Meaning as an insult, you worthless one. Als Beleidigung, du tauge nichts. Is answerable to the Sanhedrin. Der soll dem Hohen Rat verfallen sein. Meaning the Supreme Court. Das heißt dem höchsten Gericht. But anyone who says, you fool, wer aber sagt, du Narr, will be in danger of the fire of Gehenna. Soll der Hölle des Feuers verfallen sein. This is quite frightening here. Das ist wirklich beängstigend. So is the Lord saying you can't get angry? Sagt der Herr jetzt, du darfst nicht wütend werden oder zornig werden. The Lord in Matthew chapter 23, in Matthäus Kapitel 23, in verses 17 and 19, sagt der Herr in den Versen 17 und 19, called the Pharisees fools. Da hat der Herr die Pharisäer ihren Namen genannt. The same word he said not to use here. Und das ist genau dasselbe Wort, von dem er hier sagt, dass man es nicht gebrauchen soll. Das, mit diesem Wort hat er sie belegt. So where's the confusion? Can we get angry? Can we not get angry? Und wieso ist das jetzt verwirrend? Dürfen wir jetzt zornig werden oder nicht? What kind of anger is he speaking of here? Von welcher Art von Zorn spricht er her? If you tie it right back in to where does my righteousness come from? Wenn du das in Bezug bringst mit dem, wo unsere Gerechtigkeit herkommt, if my righteousness comes from the law, wenn meine Gerechtigkeit vom Gesetz kommt, then I'm living with an open account before God. Dann lebe ich mit einem offenen Konto vor Gott. Do you understand? Einer offenen Rechnung vor Gott. An open account before the Lord. God has an account on me. Gott hat eine Rechnung mit mir. In Romans chapter 14, verse 12, I will give an account before God. Oder in Römer 5, ich muss Gott Rechenschaft ablegen. Going back to this text here. Und wenn wir wieder zu diesem Text zurückgehen. Think of two ways that we establish our righteousness. Stellt euch zwei Wege vor, wie wir unsere Gerechtigkeit begründen. Actually, there's only one way that we could establish it. Aber in Wirklichkeit gibt es ja nur eine Möglichkeit, wie and wir Gerechtigkeit begründen können, und zwar durch das Gesetz. When I try to establish my righteousness through the law, wenn ich versuche, meine Gerechtigkeit durch das Gesetz aufzurichten, dann glaube ich, that as God opens my account, dass wenn Gott sich mein Konto anschaut, I can settle issues with God myself. Dann kann ich Probleme mit Gott selbst bereinigen. And God has an open account on me. Und Gott hat dieses Konto über mich. But when God looks at me, aber wenn Gott mich anschaut, I'm fine. Dann ist alles in Ordnung. And that's self-righteousness. Aber das ist Selbstgerechtigkeit. Now, when we talk about this anger, wenn wir über diesen Zorn sprechen, this anger is coming from a open account. Dieser Zorn kommt davon, dass mein Konto im Minus ist vor Gott. Is everybody following me? I know there's a lot of movement tonight, but just follow me. Seid ihr noch alle dran? This anger here comes from an open account with God. Dieser Ärger kommt davon, dass ich vor Gott mein Konto im Minus habe. And there's only one way to close this account. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Konto zu bereinigen. And that is through forgiveness. Und das ist durch die Vergebung. Now I want you to turn with me to Ephesians chapter 4. Schlag bitte mit mir Epheser 4 auf. And I want you to look at a verse in verse 26. Und schaut euch bitte Vers 26 an. It says this, in your anger do not sin. Zürnt aber sündigt nicht. Do not let the sun go down while you are still angry. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Now we've oftentimes used this verse for marriages. Sehr oft haben wir diesen Vers für die Ehe gebraucht. Don't go to sleep until you settle the issue with your husband or wife. Geht nicht schlafen, ohne euch mit eurem Mann oder eurer Frau ausgesöhnt zu haben. But Andy Stanley brings out this interesting thing. Aber Andy Stanley zeigt etwas Interessantes an. This is also speaking about something much bigger. Da geht's etwas viel Größeres. It's speaking about seasons of your life. Über Saisonen in deinem Leben. And don't let the anger of one season come into another season of your life. Lasst nicht den Zorn einer Saison oder einer Zeit eures Lebens in die nächste hinübertreten. Where you have not closed the account, ohne dass ihr das Konto bereinigt habt. Of the last season, das Konto dieser letzten Zeit. That you have all these open accounts with people. Und dass ihr eine Rechnung offen habt bei den Leuten. With situations. In Bezug auf Situationen. And you're bringing the anger of a season before. Und ihr nehmt den Zorn einer Zeit, die schon vergangen ist. Into your present season. In eure gegenwärtige Saison hinein. So you were married to someone else. Du warst mit jemand anderem verheiratet. And you've brought the anger into this marriage. Aber du hast den Zorn in deine neue Ehe mitgenommen. You were angry with the old boss and now you brought it into the new job. Du warst auf deinen alten Chef wütend, aber jetzt hast du das in deinen neuen Posten hineingenommen. And we live with all these open accounts. Und wir leben mit allen diesen Rechnungen, die offen sind. And this is the sin. Und das ist die Sünde. This is an illegitimate anger. Das ist ein unberechtigter Ärger. In two ways. In zweierlei Hinsicht. First, you're angry at someone who has nothing to do. Erstens, du bist wütend auf jemanden, der überhaupt nichts damit zu tun hat. With your anger. Mit deinem Ärger. They've done nothing wrong. You're just an angry person. Der hat nichts falsch gemacht. Du bist einfach nur ein zorniger Mensch. And you're expressing it towards someone who's completely innocent. Und du drückst es gegenüber jemandem aus, der ganz unschuldig ist. Number two. Zweitens. You are expressing too much anger towards someone who did something little. Du lässt zu viel Ärger an jemandem aus, der etwas sehr Geringfügiges getan hat. And in both cases, it's sin. Und in beiden Fällen ist es Sünde. And I would imagine, this is my guess. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine Annahme, that over 90% of the people in our church, dass über 90% der Menschen in unserer Gemeinde, are living with open accounts. Noch offene Rechnungen haben und damit leben. Brought anger from the past into the present. Und sie haben Zorn von der Vergangenheit in die Gegenwart mit hineingenommen. They brought anger from an old situation into a present situation. Sie haben Zorn aus einer alten Situation in eine neue Situation hineingenommen. All these open accounts, Und wir haben alle diese offenen Rechnungen. That are coming like poison. Und die wirken wie Gift. Into my present life. In meinem Leben jetzt. Some people, maybe it's more obvious. Bei manchen sieht man das vielleicht mehr. And with other people, it's sometimes obvious. Bei manchen sieht man es vielleicht nur manchmal. And with other people, it's a subtle thing that's underneath the surface. Und bei manchen ist das sehr hintergründig und unter der Oberfläche. That they can control with their personality. Und sie können das beherrschen oder steuern but durch ihre Persönlichkeit. But yet it's still there and it's still painful. Aber trotzdem ist es noch immer da und es ist sehr schmerzlich. In your anger, do not sin. Zürnt, aber sündigt nicht. Jesus was angry. Jesus war zornig. God gets angry. Gott wird zornig. The Apostle Paul was angry. Der Apostel Paulus wurde zornig. We are angry at injustice. Wir sind zornig über Ungerechtigkeit. We are angry at things that are hurting people. Wir sind zornig über Dinge, die Menschen verletzen. There is a place for anger. Es gibt einen richtigen Platz für den Zorn. John the Baptist was angry. Johannes der Täufer war zornig. When the Pharisees came to be baptized, als die Pharisäer kamen, um sich taufen zu John lassen, was so angry. War Johannes so zornig. He said, "You snakes." Er hat sie ihr Schlangen genannt. Who warned you? Wer hat euch gewarnt? And Jesus in Matthew 23 was angry. Und Jesus war in Matthäus 23 called these people zornig. Snakes and serpents and all kinds of things. Und hat sie Vipern und Schlangenbrut genannt und alles he was angry. Er war zornig. But he was not sinning. Aber er hat nicht gesündigt. Because he was very accurate in his application of the anger. Denn er war sehr genau darin, wie er seinen Ärger angewandt hat. But anger becomes sin. Aber Zorn wird Sünde. When the account is not closed. Wenn man diese Rechnung oder dieses Konto niemals bereinigt und abschließt. I can express anger towards someone. Ich kann meinen Ärger gegenüber jemandem and then ausdrücken. The account is closed. Aber dann ist die Rechnung beglichen. But Andy Stanley goes into this point how if the account is open. Und Andy Stanley spricht aber weiter darüber, wenn dieses Konto weiterhin nicht bereinigt and you wird. Become an accountant. Und du wirst dann wie so ein kleiner Buchhalter. And your attitude is this. Und du hast dann die Einstellung. You owe me. Du bist mir was schuldig. This is the root of the anger. Das ist die Wurzel des Zorns. You owe me. Du bist mir was schuldig. This much. So viel. You see? Siehst I'm du? Keeping a record of what you did to me and what you owe me. Ich führe jetzt eine Liste davon, was du mir angetan hast und was du mir schuldig bist. And this might be against my father. Und vielleicht richtet sich dieser Zorn gegen meinen Vater. It might be against a school teacher. Oder gegen einen Lehrer. It might be against a sister or a brother. Gegen eine Schwester oder einen Bruder. Against somebody. Oder gegen jemand anderen, gegen einen Chef. It might be against my mom who'd never had time, someone might say. Vielleicht sagt jemand, meine Mama hat nie Zeit für mich gehabt. But you look back to a season of your life. Aber du schaust zurück auf eine Epoche deines Lebens. And you still have an open account. Und du hast noch immer diese Rechnung offen. And oftentimes we don't even realize it. Und sehr oft erkennen wir das selber gar nicht. This is what we talked about at the marriage seminar. Darüber haben wir beim Eheseminar gesprochen. A couple is fighting about something that is not an issue. Ein Ehepaar streitet über etwas und es geht eigentlich gar nicht darum. It's only the effect of a chain reaction. Sondern es ist nur eine Kettenreaktion. And it needs to be identified. Und das muss identifiziert werden. And he said something so interesting, I never heard it before. I thought, well, this is good. Er hat etwas so Interessantes gesagt, wie ich es noch nie gehört habe. Und ich habe mir gedacht, das ist toll. He said, I'm going to give you three ways. Er hat gesagt, ich gebe euch drei Methoden. To get rid of it. Wie diese Zorn loswerden könnt. Because it goes on to say that we should get rid of this stuff. Denn es steht weiter, dass wir diesen Zorn loswerden sollen. Verse 31. In Vers 31. Get rid of all bitterness. Lasst alle Bitterkeit los. Rage and anger. Und alle Wut und allen Zorn. Brawling and slander. Und alles Geschrei und alle Lästerung. Along with every form of malice. Und alle Bosheit. Get rid of it. Leg das ab. Now, if the doctor told you that you had cancer in your finger, wenn dir der Arzt sagen würde, du hast Krebs in deinem Finger, what would be the first thing you'd want to do? Was wäre das Erste, was du tun würdest? Can you get rid of it? Kann man das irgendwie entfernen? Is it going to spread? Wird sich das ausbreiten? Can we cut it out? Kann man das rausschneiden? Your first preoccupation is get rid of it. Das erste, was dich interessiert, ist, werden wir das los? And yet, wie werde ich das los? Anger that is sin. Aber Zorn, der sündig ist, is as bad as cancer. Ist ganz genauso schlimm wie Krebs. But we never think, can I get rid of it? Aber wir denken nie, wie kann ich das ablegen? If we had cancer, we would do anything to get rid of it. Wenn wir Krebs hätten, würden wir alles Mögliche tun, um ihn loszuwerden. But when we have unresolved anger, aber wenn wir ungelösten Zorn in uns tragen, we don't seem to care. We just live with it. Dann ist uns das eigentlich egal und wir leben einfach nur from damit. From one season to the next season, in einer Phase und dann in die nächste Phase. And it ruins the next season. Und das zerstört die nächste and Phase then I'm meines angry Lebens. About that season. Und dann bin ich zornig wegen dieser Phase. Bring it into the next season. Und ich nehme es mit in die nächste Zeit. You know, an angry single person becomes an angry married person. Ein zorniger, lediger Mensch wird ein zorniger Verheirateter. A short single person. Jemand, der klein ist und ledig ist. Becomes a short married person. Wird auch in der Ehe noch klein sein. You know, sometimes a skinny married guy. Manchmal ist es so, dass ein sehr schlank, ein dünner, becomes a fat married guy. Dünner Lediger als Verheirateter ein bisschen dick wird. That's the only exception I can ich glaube, of. Das ist die einzige Ausnahme, right. Die es gibt. Okay, so here's the point. I'll give you the three-step solution. Ich gebe euch die drei Schritte. And this goes right along with our prayer journal. Und das passt genau zu unserem Gebetstagebuch. He recommended that you take 2 weeks. Er hat empfohlen, dass man sich 2 Wochen Zeit nimmt. And prayerfully identify und betet the people you have an open account with. Dass Gott dir die Leute zeigt, mit denen du noch eine Rechnung offen hast. And those people may not be the people who you are presently around. Und diese Leute sind jetzt vielleicht nicht mehr in deiner Nähe. They may be people who are 1 or 2 or 3 seasons back. Vielleicht waren das Leute, die in einer Phase des Lebens waren, die schon vielleicht länger vergangen ist. They may not even be alive anymore. Vielleicht leben sie gar nicht mehr. But we have an open account with them. Aber du hast noch immer sie haben noch immer eine Rechnung offen bei you dir. You owe me. Du schuldest mir was. Like the man in Matthew 18, wie der Mann in Matthäus 18, who was forgiven all of this debt, der Mann, dem diese große Schuld erlassen wurde, by the king, durch den König. And then when he found his fellow servant, aber als dann seinen Mitknecht antraf, pay me what you owe me, zahl mir zurück, was du mir schuldest. We have an open account here. Dieses Konto ist noch nicht ausgeglichen. Do you know what you did to me when I was a child? Weißt du, was du mir angetan hast, do you know how you were never there for me? Weißt du noch, du warst nie für mich da? Do you know what you did to me, as my older sister or someone might say? Vielleicht sagt jemand, weißt du, was du mir angetan hast, du meine ältere Schwester? Do you know how much I hated that guy who lived down the street? Weißt du, wie sehr ich diesen Mann gehasst habe, der unten in der Straße gelebt hat? And there's open accounts. Und da gibt es diese offenen Rechnungen. And it's interesting. Und es ist interessant, dass das Wort Vergebung bedeutet, to close an account. Ein Konto bereinigen. Isn't that amazing? You close the account. Du schließt das Konto. Now, step number one is identify the people that you believe you still have an open account with. Schritt Nummer eins ist, identifiziere die Leute, von denen du glaubst, dass sie dir noch was schuldig sind. Number two is very important. Nummer zwei ist auch sehr wichtig. Identify what you think they still owe you. Identifiziere, was du glaubst, was sie dir noch schuldig sind. Interesting, isn't it? And this is not an easy exercise. Und das ist keine leichte Übung. But you can see how the effect of it carries on and on and on and on and on. Aber du siehst, wie die Auswirkungen immer weiter fortbestehen und weitere Auswirkungen nach sich ziehen. Und deswegen soll man sich 2 Wochen Zeit Because nehmen. Number three und Schritt drei is close the account. Schließe das Konto, bereinige But you das can't Konto. Close the account unless you have a good idea of what you are forgiving the person of. Aber du kannst es nur dann tun, wenn du ganz genau weißt, was du diesen Menschen vergibst. I had a person who wrote me. I was angry at somebody. Jemand hat mir geschrieben und ich war zornig auf jemanden. I was angry about something and then they wrote me. Also ich war zornig wegen etwas und dieser Mensch hat mir dann geschrieben. And they said, if I've done anything to you, please forgive me. Und er hat geschrieben, wenn ich dir irgendwas angetan haben sollte, dann bitte verzeih mir. And I wrote back, be specific. Und ich habe zurückgeschrieben, sei bitte genauer. Be specific about what you're saying, you know, please forgive me. Schreib bitte genau, worum du mich um Vergebung bittest. If I'm going to close an account on something, then let's put it right in the book. Wenn ich ein Konto schließen möchte, dann muss ich genau alles hineinschreiben. You can't close an account if you're vague and I know exactly what you did. Du kannst kein Konto schließen, wenn du nur vage redest, aber ich genau weiß, was du getan hast. Be upfront. Sei offen. Be honest. Sei ehrlich. And say, this is what I did. Das habe ich getan. I didn't tell the truth or something or here or there or whatever. Ich habe die Wahrheit nicht gesagt, hier oder da oder was ich auch immer war. Whatever. Ich habe in einer Situation manipuliert oder was es auch immer war. Let it be clear in that person's mind if they're going to say, you know, please forgive me. Und für den anderen muss es klar sein, wenn er sagt, wenn er dich um Vergebung bittet. And if they're not willing to, und wenn er nicht dazu bereit ist, then I can be clear in my mind. Dann kann das in meinen Gedanken geklärt werden. This is what happened. Das ist passiert. If fellowship is going to be restored, wenn die Gemeinschaft wiederhergestellt werden soll, then it has to be clear in both of our minds what we're letting go. Dann muss für uns beide klar sein, was wir loslassen. I will be clear about what I have done, maybe. Mir wird klar sein, was ich vielleicht getan habe. And you be clear about what you have done, maybe. Und du weißt genau, was du getan hast. And then I will say, I'm sorry about this, and they will say, I'm sorry about that, and then it's gone. Und ich sage, mir tut das leid, und der andere sagt, mir tut das leid, und dann ist es bereinigt und and weg. And then there's fellowship. Und dann ist die Gemeinschaft but wiederhergestellt. I don't have to wait for fellowship. Aber ich brauche nicht auf Gemeinschaft warten. Because it may never come. Weil sie vielleicht nie kommen because wird. They may be dead. Vielleicht ist der andere tot. Or they may not be willing to recognize something. Oder vielleicht ist er nicht bereit, etwas einzusehen oder anzuerkennen. And in my own heart, und in meinem eigenen Herzen, I can say, okay, this happened, kann ich this, sagen, this. Okay, das ist passiert und das und das und das. And I'm going to close the account on this. Und ich werde das Konto darüber schließen. This person did these following things to me. Diese Person hat mir die folgenden Dinge angetan. And I'm closing the account. Und ich schließe das Konto. One lady even took everything. Eine Dame hat sogar alles genommen. And buried it in her backyard. Und hat es in ihrem Garten vergraben. Took the paper, buried the paper and put a cross on top of it. Hat das Papier begraben und hat ein Kreuz hineingesteckt. And every time it came back, she just looked out the back window and said, it's right there, I buried it, it's gone. Und jedes Mal, wenn sie sich wieder daran erinnert hat, hat sie beim Fenster rausgeschaut und hat gesagt, ich habe es dort begraben, es ist vorbei. And this is how we get rid of it. Und so können wir das ablegen. I'm just guessing. Und das ist nur eine Vermutung. That over 90% of us have some open accounts somewhere. Dass über 90% von uns irgendwo eine offene Rechnung somebody, haben. Something, I just never closed it. Mit irgendjemand und du hast dieses Konto niemals bereinigt. I'm still waiting. Are they ever going to pay me back? Ich warte noch immer. Wird er jemals zurückzahlen, was mir schuldet? I loaned that person $40 25 years ago and they still owe me. Ich habe dem vor 25 Jahren $40 geborgt und der ist mir das noch immer schuldig. Them, I'm gonna tell them. Und wenn ich ihn je wiedersehen sollte, dann werde ich es ihm sagen. That may be causing you harm in the present season. Vielleicht fügt dir das jetzt im Augenblick Schaden zu. Be angry, but don't sin. Sei zornig, aber sündige nicht. What this could actually mean, und das, was das bedeuten könnte, is don't transfer your anger to somebody else. Transferiere deinen Zorn nicht auf jemand anderen. Who has nothing to do der überhaupt nichts damit with zu tun what's hat. Happening inside of you. Mit dem, was in dir drinnen passiert. Have short accounts. Bereinige deine Konten schnell. Be angry and sin not. Zürnt, aber sündigt nicht. Be angry about something that happened. Du darfst wütend sein über etwas, was passiert ist. Aber schließ das Konto ab. Don't bring it into your marriage. Nimm das nicht in deine Ehe Don't hinein. Bring something from work home. Bring nicht etwas von der Arbeit Be mit nach Hause. Be angry at your boss for something or your employee. Du darfst auf deinen Chef oder deinen Angestellten wütend sein close wegen etwas. Close the account. Deal with it. Close it. Aber bereinige es und schließe es ab. And hold people accountable if necessary. Und ziehe die Leute zur Rechenschaft, wenn notwendig. And then forgive. Und dann vergib es. And then move on. Und geh weiter. Isn't that such a good thought? Das ist so ein guter Gedanke. Because I just, you know, you see people having problems. Man sieht, wie die Menschen Probleme you haben. You see some marriages or a number of marriages struggling. Man sieht einige Ehen, denen es and nicht so gut geht. Where is the poison coming from? Und du denkst dir, wo kommt das Gift her? And people are fighting, you know, Und die Menschen streiten. You know, just generally. Im Allgemeinen. I think all of us, to some degree, are carrying open accounts. Und ich denke, dass wir alle noch Rechnungen zu begleichen haben. And it would be just such a good exercise for our prayer journals. Wäre so eine gute Übung für unser Gebetstagebuch. So just to reiterate. Das zu wiederholen. Number one. Erstens, is there someone from a past season gibt es jemanden von einer, aus einer früheren Phase in meinem Leben, against, dem ich etwas vorwerfe? Identify it. Identifiziere es. Identify the person. Number two, identifiziere, wer das ist. Identify what you say they owe you. Und mach dir klar, was du denkst, dass sie dir schulden. Because even if they wanted to pay you back, they could never pay you back. Denn selbst wenn sie ihre Schuld bezahlen möchten, könnten sie das nicht. Dad, you were never there when I was a child, someone will say. Jemand sagt vielleicht, Papa, du warst niemals da, als ich ein Kind war. But I'm here now. Can I pay you back? Aber jetzt bin ich hier. Kann ich es dir wieder gut machen? Actually, you can't. Nein, du kannst es nicht. How can we go back? It's gone. Wie können wir die Vergangenheit wiederholen? Das ist so vorbei. The only way to be released from the anger is through forgiveness. Die einzige Möglichkeit, wie wir von diesem Zorn befreit werden, ist durch Vergebung. To close the account. Das Konto abzuschließen. And it's interesting. I looked up the Greek grammar of that word in Matthew 5. Und ich habe mir die Grammatik dieses Wort im Griechischen angeschaut. About those who are angry. Über die, die zornig It's sind. Not in the active voice das ist nicht im Aktiv, that I'm angry at somebody. Dass ich zornig bin auf jemanden. It's not in the passive voice auch nicht im Passiv, that someone's angry at me. Dass jemand auf mich zornig it's ist. It's in the middle voice, sondern im Medium. Which means I'm angry at somebody, but it's affecting me. Und das heißt, ich bin auf jemanden wütend, aber das beeinträchtigt right? mich. The middle voice, the action is also toward me while it's toward others. Medium, das heißt, dass die Handlung auch auf mich ausgeübt wird und genauso auf die anderen. And the way it ties into Sunday, und das passt deswegen zum Sonntag dazu. Sunday we're going to talk about the way of holiness. Denn am Sonntag haben wir über den Weg der Heiligkeit gesprochen. Andy Stanley closed his message with these words. Andy Stanley hat seine Botschaft mit folgenden Worten abgeschlossen. You will never live clean. Du wirst nie ein reines Leben if you're führen an angry können, person. Wenn du ein zorniger Mensch and bist. I thought, wow, that goes right with the keep the cup clean and all this. Und ich habe mir gedacht, das passt haargenau dazu, dass wir den Becher reinhalten. Right? Get rid of it. Werde es los, lege and es it's ab. A little bit, it's work. Es ist Arbeit. It might take you 2-3 weeks. Und vielleicht brauchst du 2 oder 3 Wochen. But it's worth it. Aber es ist es wert. Amen. Amen. And don't be condemned. I think that every single one of us, I would be very surprised if there was even one person. Fühlt euch nicht verurteilt, denn ich denke, jeder von uns, und es wird mich sehr überraschen, wenn es einen Menschen gäbe. I'd be surprised if if there was one person who had every single account in their life closed. Wenn es überhaupt jemanden gäbe, der jedes einzelne Konto in seinem Leben bereinigt hätte. So let's pray. Beten wir. Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute. For your forgiveness. Für deine Vergebung. And you've closed the account on us. Und du hast unser Konto bereinigt. We have your righteousness as a gift. Wir haben deine Gerechtigkeit als Geschenk bekommen. We're very thankful tonight. Und wir sind sehr dankbar dafür. For your peace. Für deinen Frieden. And yet, there's anger at war with our peace. Und trotzdem haben wir zu kämpfen mit dem Zorn, der gegen unseren Frieden kämpft. Grieves the Holy Spirit. Und das betrübt den Heiligen Geist. It's coming from somewhere. Und das kommt von woher? That's unidentifiable. Das nicht identifizierbar ist. It seems. Anscheinend. So I pray, Father, that in the next few days. Und ich bete, dass in den nächsten Tagen. That we would take these words. Dass wir über diese Worte nachdenken. If there's any accounts that are unclosed or are still open. Wenn es noch irgendwelche offenen Konten gibt. Open our eyes. Öffne uns die Augen. I pray. Darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.